Hallo meine lieben Freunde in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein. Nicht in der Stadt Liechtenstein in Sachsen, die ich so sehr ans Herz geschlossen habe und meine lieben Freunde dort, sondern im Fürstentum Liechtenstein. Mir wurde gesagt, Rainer, du sprichst vom deutschsprachigen Bereich, von den deutschsprachigen Ländern und erwähnst immer nur Deutschland, Österreich und die Schweiz. Also sorry, auch nach Liechtenstein, ganz liebe Grüße von mir. Es hat mich so gefreut, dass wir diese Konferenz online tun konnten, dass wir über das Gebet im Neuen Bund reden könnten und lehren konnten. Das war mir so eine Ehre. Ich habe es sehr genossen, habe es sehr geliebt. Herzlichen Dank für die unzähligen Feedbacks. Danke auch für die vielen Fragen. Es ist mir nicht möglich, alle per E-Mail zu beantworten. Hunderte sind es gewesen. Hunderte kommen noch ständig rein. Jeden Tag kommen noch so viele E-Mails herein zu mir in meine Inbox. Mit Fragen, mit Dingen, auch mit vielen Dankschreiben. Herzlichen Dank. Ich bin sehr, sehr dankbar, wie ihr euer Herz geöffnet habt, um das zu ergreifen, was uns auch gehört, durch den neuen Bund, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Ich habe gezählt, ich war eigentlich sehr ganz happy, ganz positiv überrascht, dass von all diesen Messages, die ich da hier persönlich jetzt etwas mir ein bisschen durchkalkuliert habe, nur etwa 2% der Feedbacks waren negativ. Alle anderen, also etwa 98%, waren positiv. Leute haben mir die Zeugnisse geschickt, herrlichste Zeugnisse. Wir haben in Brasilien hier auch eine Serie gemacht, 19-teilige Serie über das Beten und Fasten im Neuen Bund. Ich habe es auf Englisch gelehrt mit Übersetzung auf Portugiesisch. Die Feedbacks waren erstaunlich. Leute, die mir gesagt haben, seit 20 Jahren habe ich gebetet, gefleht, es hat sich gar nichts getan. Als ich ergriffen habe, was mir gehört, als ich ergriffen habe, dass ich falsch gebetet habe, dass ich nicht nach vorne schauen darf, sondern beten und warten, dass Gott reagiert, sondern zurückblicken muss. Beten auf das, was bereits geschehen ist und es im Glauben ergreifen muss, dann hat sich so viel geändert. Ich habe Zeugnisse bekommen von Heilungen, Spontanheilungen. Eine Dame hatte 5 Tumore, die augenblicklich verschwanden, als sie ergriffen hat, was ihr gehört, durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Heilungen von übernatürlicher Versorgung, ganz herrliche Dinge. Leuten, denen ihr Herz so verändert wurde. Danke für eure Geduld, danke für eure Liebe und danke für eure offenen Herzen. Heiliger Geist, du bist genial, du bist der Beste, du bist der Größte, du bist wunderbar. Wir lieben dich so sehr. O Geist Gottes, wir danken dir, dass du uns lehrst. Wir danken dir, dass du uns in alle Wahrheit führst. Wir danken dir, dass wir entspannt sein dürfen, weil wir wissen dürfen, du führst uns in die Ruhe des vollbrachten Werk des Kreuzes ein. Und da wollen wir hinein. Und darum, Heiligen Geist, sagen wir dir auch heute, du bist unser allerbester Freund. Wir brauchen dich, lehre du uns und führe du uns in alle Wahrheit. Danke für all das, was du bereits getan hast und wir freuen uns auf das, was du noch für uns und mit uns tust. Amen. Ich möchte ganz von Anfang einmal klar sagen, dass ich niemals, niemals mir anmaßen würde, dass ich die ganze Wahrheit habe oder alle Erkenntnis habe. Im Gegenteil, für mich ist ein Bibelvers eigentlich seit etwa 20 Jahren ganz wichtig und wegbegleitend worden, nämlich unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Mir ist das so bewusst, es gibt 45.000 Denominationen etwa in dieser Welt, 45.000 christliche Denominationen. Jede glaubt, sie hat recht und sie hat die Wahrheit erkannt. Ich glaube das von mir nicht. Ich glaube, das, was ich erkannt habe, das habe ich für mich jetzt eben so erkannt, dass ich das so sehe. Aber ich sage niemals, dass das die erkannte Wahrheit ist. Ich sage niemals, dass das ist die Wahrheit, alles andere ist falsch. Diese Anmaßung, die würde ich mir nicht tun, mir ist bewusst, unsere Erkenntnis ist Stückwerk, aber das, was ich erkannt habe für mich, das wende ich in meinem Leben an, das nutze ich auch und das hat mein Leben auf eine herrlichste Art und Weise verändert. Mir einen Frieden gebracht, eine Freude gebracht, einen Sieg gebracht, Wunder gebracht an der Tagesordnung. Einfach dafür bin ich Gott so, so dankbar. Und darum öffne einfach dein Herz. Dinge, die du nicht verstehst, das Beste ist, viel besser als mich zu fragen, das Beste ist zu sagen, Heiliger Geist, lehr mich doch. Bitte führe mich doch in die Wahrheit. Er ist derjenige, der alle Wahrheit hat. Mir ist auch völlig klar, dass Dinge dadurch, wie sie jahrzehntelang hier falsch gehandhabt haben, falsch verstanden haben, falsch gemacht haben, dadurch ist es sehr schwer, auch diese Veränderung durchzugehen. Die Bibel nennt das die Erneuerung unserer Gedanken. Das ist mir völlig klar. Wenn jahrzehntelang etwas tief eingeprägt war in meiner Denkweise, ist die Veränderung jetzt nicht etwas Einfaches. Das ist mir klar. Das Herz jetzt verändern ist keine einfache Sache, aber es lohnt sich, glaub mir das. Eine Aussage, die habe ich immer wieder gemacht in meinen Lehren und die letzten Monate und Jahre eigentlich immer wieder und ich möchte die wieder noch einmal wiederholen, obwohl ich sie schon oft gesagt habe. Und zwar, wir müssen weg von der Mentalität, von dem Verständnis des alten Bundes, wo Gebet etwas ist, das wir verwenden, um Gott zu überzeugen, davon etwas für uns zu tun. Mein Freund, Gott braucht von nichts mehr überzeugt zu werden. Wir müssen überzeugt werden. Unser Herz muss überzeugt werden, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes wirklich verbracht ist. Wisst ihr, im alten Bund war es war ja auch so, es war auch richtig. Und mir ist bewusst geworden, dass die meiste, eigentlich fast großteils, wie wir gelernt haben zu beten, wie wir gelehrt wurden zu beten oder wie wir es erkannt haben, das stammt aus dem alten Bund her, aus den Mustern des alten Bundes. Im alten Bund war es ja so, ich habe es vermasselt, jetzt wende ich mich an Gott, ich wende mich ab, ich wende mich um und ich wende mich hin zu Gott und durch meine Umkehr, durch meine Herzenshaltung, durch das, was ich jetzt tue, wird Gott jetzt überzeugt, sich wiederum zu mir hinzuwenden. Und das ist auch völlig eine alttestamentliche Art und Weise zu beten. Das heißt, ich bete und mein Gebet überzeugt Gott, mich dann zu segnen. Nur im neuen Bund braucht Gott nicht mehr überzeugt werden, mich zu segnen. Er braucht dich nicht mehr überzeugt sein, irgendein Land oder einen Menschen zu erretten. Gott hat die Welt durch Christus versöhnt. Die Welt muss jetzt überzeugt sein, dass diese Versöhnung bereits hier ist. Gott muss nicht mehr überzeugt sein, dich zu segnen, dich zu heilen, dich zu versorgen. Du musst überzeugt sein, dass all diese Dinge bereits dir gehören in Christus. Und das ist ein sehr schwieriger Prozess, diese Veränderung in unseren eigenen Gedanken zu machen und im Herzen zu machen und sie dann auch wirklich zu ergreifen. Darum, ich hoffe und ich wünsche mir so sehr, dass diese eine Phrase sich tief einprägt in dein Herz. Gebet im neuen Bund ist nicht Gott zu überzeugen von irgendetwas, sondern Gebet ist mein Herz, mit dem Herzen Gottes in Einklang zu bringen. Im Herzen Gottes ist meine Heilung bereits absolut. Im Herzen Gottes ist mein Friede bereits absolut. Im Herzen Gottes ist meine Versorgung bereits etwas Absolutes. Im Herzen Gottes ist mein Schutz bereits etwas Absolutes. Im Herzen Gottes ist alles absolut, was ich brauche, um Leben und Leben im vollen Genüge zu haben. Das ist bereits im Herzen Gottes alles fix und fertig, gefestigt und wurde mir gegeben. Aber ich muss jetzt mein Herz überzeugen, dass das auch so ist. Und jetzt war natürlich die große Frage vom geistlichen Kampf. Und Freunde, ich habe auch in Dingen meine Meinung grundsätzlich geändert, weil ich die Dinge nicht so gesehen und nicht so verstanden habe. Ich habe viele Dinge auch übernommen von anderen Predigern und Pastoren, ohne wirklich tiefgründig sie selbst nachzuforschen. Und vor allem, ohne die Dinge zu verstehen durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Ich habe eine simple Entscheidung gemacht in meinem Leben vor, ich denke, es ist vielleicht 10 Jahre her, vielleicht etwas mehr. Und das war die Entscheidung. Alles, was ich im Wort Gottes lese, alles, was ich sehe, das muss interpretiert werden, das muss verstanden werden durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wenn es da nicht hineinpasst, dann lasse ich es mal für mich stehen und sage, ich verstehe es jetzt nicht, irgendwann wird der Heilige Geist mir das Licht und die Offenbarung und die Erkenntnis schenken. Und als ich diese Grundsatzentscheidung getroffen habe für mich, dass alles muss in das vollbrachte Werk des Kreuzes hineinpassen, es muss dadurch interpretiert werden, da hat sich in meinem Leben sehr vieles und sehr wunderbar verändert. Christus ist die Erfüllung, alles andere ist Schatten. Ich habe seit Wochen lang darüber meditiert, wie der Hebräerbrief so schön schreibt, die Opfer, die wolltest du gar nicht, obwohl du sie angeordnet hast. Diese Aussage, der Gedanke, Gott hat die Opfer selbst angeordnet, aber er wollte sie ja gar nicht. Warum? Es war ein Schatten. Denn Schatten war nie das, was der Herr wollte. Der Schatten war da immer, um uns zur Realität hinzuführen. Die Realität ist Christus und das perfekte Opfer. Die Realität ist der Neubund, meine lieben Freunde, im Herzen Gottes vor Grundlegung der Welt. Wir haben uns so sehr auf den Schatten konzentriert, dass wir die Realität nicht gefunden haben. Wir haben den Schatten zur Realität gemacht und dadurch haben wir die Realität und das wahre Bild, Jesus Christus und sein vollbrachtes Werk, nicht gesehen. Und das will uns der Herr schenken und offenbaren. Wisst ihr, wir haben den Schatten zur Realität gemacht, wir haben den Schatten umarmt, wir haben den Schatten gemocht, wir haben unser Leben nach dem Schatten ausgerichtet, anstatt zu sehen, der Schatten führt wohin? Wo kommt der Schatten her? Er kommt her aus dem vollbrachten Werk des Kreuzes. Christus ist, er ist das, was den Schatten wirft. Und alles andere müssen wir einfach nur einfach mal stehen lassen, bis wir es erkannt haben. Jetzt ist die Frage, was ist mit geistlichem Kampf? Jetzt ist die Frage, können wir unsere Länder einnehmen durch geistlichen Kampf? Wisst ihr, mal abgesehen davon von dem, was ich euch vom Wort Gottes her jetzt zeigen werde, wie ich es verstanden habe. Nur mal diese Frage. Wenn es tatsächlich so ist, dass das, was wir geglaubt haben, auch so stimmt, dann müssten wir zumindest so viel sein, dass wir sagen, jahrzehntelang haben wir es gehandhabt, aber die Resultate sehen wir nicht. Wir haben gebunden, wir haben geschrien, wir haben getrampelt, wir haben gestampft, wir haben gefastet, wir haben Bußmärsche gemacht, wir haben uns immer wieder abgewendet, wir haben uns immer wieder Buße getan für die Sünden unserer Vorväter, aber unsere Länder sind noch nicht heil. Zumindest müssten wir so viel sein, um zu sagen, warum ist es noch nicht geschehen? So ehrlich müssten wir mit uns selbst sein. Wenn wir sagen, Moment mal, wenn der Schlüssel zur Erweckung in unseren Ländern ein Bußmarsch ist, wie viele Bußmärsche müssen wir noch machen, damit unsere Länder Erweckung haben? Wenn der Schlüssel zur Erweckung unserer Länder Spiritual Mapping ist, oder dieser geistliche Kampf, so wie wir ihn selbst geglaubt und gelehrt haben, wie viele Kämpfe müssen wir noch führen, bis wir endlich die Erweckung haben? Diese Frage müssten wir uns stellen. Denn wenn es ein Kampf ist, den man nie weiß, wann er gewonnen wird, wird es ein sehr mühsamer Kampf werden. Und meine lieben Freunde, daran sind viele ausgebrannt. Daran sind viele Menschen, die aus Motiv, ihr Motiv war nichts anderes als Liebe, Liebe, Liebe, Liebe zu ihrem Land. Das war das einzige Motiv und Liebe zu Jesus. So denke ich das mal. Eine tiefe Liebe zu Jesus, eine tiefe Liebe zu ihrem Land. Aber aufgrund dieses herrlichen, wunderbaren Motives, denke ich, haben sie Dinge falsch gemacht und auch Dinge falsch verstanden. Wie viele Kämpfe braucht es noch? Und so viele, auch meine eigenen Freunde, ich habe sehr viele Freunde, die ich so sehr liebe, die ich so in mein Herz geschlossen habe. Pastoren auf der ganzen Welt, ich war in über 70 Ländern dieser Welt. Und in wie vielen Ländern dieser Welt habe ich so viele Freunde, die sind nach 20, nach 30 Jahren am Dienst ausgebrannt, ausgelaugt, die können nicht mehr, die sind müde. Ich habe meinen Dienst begonnen vor 40 Jahren. Ich fühle mich voll von Energie, von Kraft, von Stärke. Ich fühle mich in einem Frieden, in einer Liebe, in einer Geborgenheit, in einer Freude. Ich fühle mich weit weg von ausgebrannt. Ich muss mir selbst immer wieder sagen, Rainer, du bist 59 jetzt dieses Jahr. Denk daran, du bist nicht mehr 20. Denn das ist einfach so gut, wie es mir innerlich auch geht. Da fühle ich mich oft einfach wie ein erfolgreicher junger Teenager oder Anfang 20. Aber wisst ihr, das sage ich nicht, um jetzt zu sagen, oh, wie toll ich doch bin, sondern ich sage es, dass ich war auch auf dem Weg dorthin, ausgebrannt zu werden. Ich war auch auf dem Weg dorthin, ausgepowert zu werden. Ich war auch auf dem Weg dorthin, mich müde zu kämpfen. Aber als ich verstanden habe, dass der Kampf bereits gewonnen ist und ich von der Position des gewonnenen Kampfes her jetzt meinen Kampf führe, dann war das ganz etwas anderes. Wir müssen ergreifen in unserem Herzen, meine lieben Freunde, wir müssen ergreifen, dass der geistliche Kampf, den viele Christen auch heute so sehen und verstehen, aufgebaut ist auf den alten Bund. Immer wieder wurde Daniel erwähnt, Daniel und 21 Tage Fasten, und da gab es diesen geistlichen Kampf zwischen Michael und dem Fürst von Persien und dem Fürst von Griechenland, und da war es dieser Kampf, und der Kampf musste gewonnen werden, und darum hat alles eine Zeit lang gedauert und. Wir müssen verstehen, das Kreuz hat alles geändert. Durch das Kreuz hat sich alles geändert, mein lieber Freund, auch der geistliche Kampf. Diese Sache vom Daniel, wo wir durchdringen müssen, wo wir durchringen müssen, wo wir durchkämpfen müssen. Freunde, diese Sache, die existiert nicht mehr. Wenn wir das heute noch so annehmen und unsere Lehre über geistlichen Kampf darauf aufbauen, dann machen wir das Werk des Kreuzes so schwach. Und das muss uns ganz einfach klar werden. Wisst ihr, eine wichtige Wahrheit, die ich für mich ergriffen habe, wir haben oft so dieses dieses Gefühl, dieses, wir sagen es vielleicht nicht direkt so mit diesen klaren Worten, aber oft irgendwie so dieses Gefühl, so dieser Kampf, den es da gibt. Da gibt es Gott und da gibt es den Teufel. Und die zwei sind jetzt im Kampf. Da ist jetzt Gott und der Teufel, Dämonen, die Engel, und da findet dieser Kampf statt. Und Gott ist das Gegenüber von Satan. Freunde, Gott hat kein Gegenüber. Er ist der Schöpfer. Satan wurde geschaffen. Sollte es ein Gegenüber geben für Satan, sollte, dann könnten wir vielleicht sagen, okay, wir nehmen den Erzengel Michael her, dass wir hier etwas vielleicht haben, was man gegenüberstellen könnte. Aber Gott und den Teufel, die kannst du nicht gegenüberstellen. Viele Christen haben diese Idee, es gibt dieses Fußballspiel. Der Teufel hat ein Tor geschossen, wer wird gewinnen? Ah, Gott hat wieder ein Tor geschossen. Ja, ja, wir gewinnen. Gott hat ein zweites Tor geschossen. 2:1 für uns, 2:1 für uns. Wer wird am Ende gewinnen? Wird der Teufel gewinnen oder wird Gott gewinnen? Freunde, das Spiel wurde bereits gewonnen. Es ist vollbracht. Game over. Es ist vollbracht. Und wisst ihr, wenn wir verstehen, dass der Teufel nicht das Gegenüber Gottes ist, sondern Gott ist der Schöpfer aller Dinge und der Teufel, er ist ein geschaffenes Wesen. Eigentlich, und das sage ich sehr vorsichtig, mir ist sehr bewusst, dass diese Aussage aus dem Zusammenhang genommen oder gerissen eine sehr komplizierte Aussage sein könnte. Darum sage ich es vorsichtig und betone hier bewusst. Aber eigentlich können wir sagen, ist es ein unfairer Kampf. Warum? Schaut, in Kolosser 2, Vers 15, und ich spreche jetzt vom geistlichen Kampf. Kolosser 2, Vers 15 steht Folgendes. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Jetzt schauen wir mal diesen geistigen Kampf an. Christus hat am Kreuz die Gewalten und die Herrschaften, also Satan, entwaffnet. Und wir sind voll bewaffnet. Das heißt, der geistlichen Kampf, wenn du ihn so nennen willst, und eigentlich gibt es ja nicht sehr viele Bibelstellen, die sagen, wir befinden uns im geistlichen Kampf, aber ich werde euch das alles erklären. Aber den geistlichen Kampf, den wir so mal nennen wollen, ist eigentlich ein sehr unfairer Kampf. Unfair dem Teufel gegenüber. Warum? Ein entwaffneter, besiegter Feind gegen einen voll bewaffneten Sohn Gottes. Wir sind neue Schöpfungen, Freunde. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Miterben Jesu Christi. Wir haben eine völlig neue Natur. Wir sind über alle Macht, alle Kraft des Feindes hineinversetzt worden. Aber viele Menschen haben diese Mentalität, der Kampf ist gleichwertig. Manchmal sogar der Teufel ein bisschen stärker. Wenn er uns wiederum erwischt hat und wir nicht achtsam waren, dann hat er wieder mehr Kraft und mehr Autorität gehabt als wir. Freunde, der Kampf, der stimmt so nicht. Er wurde bewaffnet und wir sind voll bewaffnet. Wir stehen im Sieg Jesu Christi. Ich liebe Römer 8. Für mich ist Römer 8, wenn man ein Kapitel, obwohl die Bibel ja nicht in Kapitel und Versen geschrieben wurde, das ist mir schon klar, aber wenn man ein Kapitel, so wie wir es eingeteilt haben, nehmen könnte aus der ganzen Bibel, ich denke, Römer 8 hat mehr Theologie drinnen als irgendein anderes Kapitel. Ein herrliches, herrliches Kapitel. Und der Vers 37, den kennen ja die meisten Christen. Darum sind wir mehr als Überwinder, durch den, der uns geliebt hat, Jesus Christus. Das heißt, erstens, ich bin nicht Überwinder, ich bin mehr als Überwinder. Zweitens, ich bin mehr als Überwinder durch den, nämlich durch das vollbrachte Werk des Kreuzes. Schau, ich erzähle dir den Unterschied zwischen Überwinder und nicht und mehr als Überwinder. Ein Überwinder ist derjenige, und viele Christen leben als Überwinder. Leider leben auch viele Christen als Verlierer. Aber viele Christen leben als Überwinder. Ihr Leben ist ein Leben als Überwinder. Wie schaut das aus? Der Feind greift mich an. Ich mache euch das praktisch und einfach. Du bist irgendwo in einem Raum und da kommt plötzlich ein Boxer rein oder irgendein Mixed Martial Arts Fighter, irgend so einer, der kommt da rein. Und der hasst dich. Der hat ein Ziel, dich umzubringen. Er kommt rein und er beginnt dich zu attackieren und da gibt es einen Kampf und dein Adrenalin schüttet sich aus im Körper, vom Gehirn her und du irgendwie schaffst es nach einem mühsamen Kampf ähnlich doch diesen Mann so zu treffen, dass er K.O. am Boden liegt. Du hast gebrochene Knochen, du blutest überall, du bist komplett fix und fertig, weil du jetzt besiegt wurde von diesem Mann, der kein Profi ist, aber dennoch einer, der halt ein bisschen kämpfen kann, besser als du. Jetzt hast du überwunden, du bist ein Überwinder. was ist mehr als ein Überwinder? Mehr als ein Überwinder ist Folgendes. Wenn dieser Mann reinkommt bei der Tür und mein bester Freund ist der Weltmeister im, was immer du auch magst, Karate, Boxen, egal. Als der Mann zur Tür reinkommt und auf mich zugeht und sagt, jetzt werde ich dich schlagen, Reinhard, ich werde dich schlagen, dann sagt der Weltmeister, Reinhard, steh mal auf die Seite, lass mich das erledigen für dich. Binnen Sekunden ist dieser andere am Boden, bewusstlos, K.O. Der Weltmeister kommt und sagt, Reinhard, komm mal her, gib mal deinen Fuß auf seinen Kopf. Den Sieg widme ich dir. Ist dein Sieg. Das ist mehr als ein Überwinder. Ich habe nichts getan für den Sieg und habe aber trotzdem den Sieg. Und Freunde, und durch Christus, Paulus sagt, in dem allen, all diesen Schwierigkeiten, Mühsalen, Trübsalen, feindlichen Attacken, in allen diesen Dingen sind wir nicht Überwinder. Am Ende K.O., ausgelaugt, ah, wir haben es wieder geschafft, einen neuen Sieg gegen den Teufel. Wir sind mehr als Überwinder. Der Sieg wurde von Christus errungen. Christus hat die Gewalt und Fürstentümer entwaffnet am Kreuz und er hat mir als seinem eigenen, kleinen Bruder, Christus ist ja unser Bruder, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Wir haben beide denselben Vater, unseren Gott im Himmel. Und Christus, der mein Bräutigam ist, ist auch mein Bruder. Und der widmet mir den Sieg. Und wenn wir lernen, in diesem Sieg zu leben, wenn wir lernen, leben im geistlichen Kampf, auch im vollbrachten Werk des Kreuzes, dann werden wir sehen, dass das Christenleben ganz etwas anderes wird, als dieses mühselige sich abstrampeln gegen die teuflischen Attacken. Schau, Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns aus der Herrschaft der Finsternis errettet und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin nicht mehr im Machtbereich des Teufels. Ich bin nicht mehr im Machtbereich der Finsternis. Da ich jetzt in ein anderes Bereich versetzt worden bin, hat dieser finstere Herrschaftsbereich nichts mehr an mir. Er hat es nicht mehr. Denn ich bin rausgerissen worden aus seiner Herrschaft, hineinversetzt in ein ganz anderes Reich, nämlich das Reich, das ihn bereits besiegt hat. Ich erzähle euch etwas von meinem eigenen Leben. Ich hatte in meinem Leben viele dämonische Attacken und Angriffe und Dinge, die ich eigentlich nicht öffentlich mitgeteilt habe, um Leute nicht zu schockieren. Ich hatte Erlebnisse sogar, wo Dämonen physische Form angenommen haben, einmal, mehrmals, aber einmal ganz besonders, wo Dämonen als physische Form plötzlich bei mir waren, wie Monster ausgesehen haben und begannen haben, gegen mich physisch zu kämpfen und versucht haben, mich zu töten. Ich hatte würrige Attacken, ich hatte alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und ich dachte so, ich sehe heute zurück und denke mir, wie stolz kann man doch nur sein. Und ich dachte da eigentlich, das war auch meine Theologie so, ja, das ist einfach der Preis, den ich zu bezahlen habe, um von Gott verwendet zu werden. Das ist der Preis, den ich bezahlt habe, den ich bezahlen muss, eben besonders vom Feind angegriffen zu werden. Gott wird mich verwenden und der Preis, den ich bezahlen muss, ist der Teufel, der besonders mir widersteht. Und wisst ihr, ich habe das einfach so gesehen, andere Leute haben das so gesagt, die haben das so gelehrt. Und eines Tages sagt der Herr zu mir, Reinhard, warum erlaubst du einen besiegten Feind, solche Spiele mit dir zu spielen? Warum gestehst du ihm das überhaupt zu? Warum lässt du ihm das tun? Ich war paff. Und der Herr hat mich dann hingeführt zum Verständnis vom geistlichen Kampf, was der wirklich ist. Und zum Verständnis des vollbrachten Werkes des Kreuzes, was das wirklich ist. Und zu meiner Autorität. Und ich kann mich erinnern, das nächste Mal, wo es so eine Attacke gab, mitten in der Nacht, ich saß mich im Bett auf und ich sagte, Teufel, Game over. Game over. Spiel ist vorbei. Nie mehr wieder wirst du irgendetwas Ähnliches mir tun. Niemals wieder. Game over. Raus. Sache ist erledigt. Wisst ihr, von diesem Augenblick an, niemals hatte ich so ein Erlebnis. Kein einziges Mal mehr. Das liegt Jahre zurück. Schau. Unsere neue Position ist nicht ebenbürtig mit dem Teufel. Die Bibel sagt in Epheser 1, Vers 20, ich liebe den ganzen Brief, den Epheserbrief, aber diesen Abschnitt vor allem. Hier sagt die Bibel in Hebräer 1, in Epheser 1, Vers 20, die hat er wirksam werden lassen in dem Christus, er spricht von der Kraft Gottes, der Auferstehungskraft Gottes, die in uns heute wirkt. Die hat er wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte, in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt und jede Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Also Jesus Christus ist hoch über alles, über jede Autorität, über jede dämonische Macht, über jede satanische Macht, über alles, jetzt und in der Zukunft. Das ist erledigt, das gibt es kein Zurück mehr, für immer und ewig. Aber schau, viele Christen können noch akzeptieren, dass Jesus diese Autorität hat. Ja, aber was ist mit mir? Und, oh, mögen wir das doch ergreifen. Jede Gewalt, jede Macht, jede Herrschaft und jeden Namen, nicht nur allein in dieser Weltzeit, sondern in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Jesus Christus ist das Haupt, wir sind die Füße. Alle Gemacht, alle Macht, alle Autorität, alle Herrschaft ist unter unseren Füßen. Wir sind die Gemeinde, die Macht des Teufels liegt unter unseren Füßen. Wenn wir jetzt in dieser Position sind und der Teufel unter uns ist, wie kann es das sein, dass die Christen, wir sind ja die Gemeinde, ist nicht eine Institution, sondern der Leib Christi, wie kann es das sein, dass wir als Christen ständig in diesem Konflikt stehen, dass der Teufel und wir auf derselben Ebene sind? Freunde, wir haben nicht erkannt und ergriffen, dass wir hier sind und er unter uns ist. In unseren Herzen, in unseren Gedanken ist oft noch diese Lüge so stark verankert. Es ist ein ebenbürtiger Kampf. Wir stehen uns ebenbürtig gegenüber. Das ist nicht so. Und eigentlich ist die fast alle Theologie, die wir vom geistlichen Kampf haben, die stammt aus dem Alten Bund her und aus Epheser Kapitel 6, den wir aber in Wirklichkeit, so wie ich das heute sehe, nicht richtig verstanden haben. Gehen wir mal Epheser 6, Vers 10. Hier ist ja der geistige Kampf so herrlich beschrieben. Im Übrigen, Brüder, Epheser 6, Vers 10. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Hier beginnt es mal. Es gibt keinen geistlichen Kampf zwischen dir und deiner Kraft und dem Teufel und seiner Kraft. Das ist das Erste, was wir ergreifen müssen. Wir sind stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Seine Stärke, seine Größe, seine Macht hat den Teufel besiegt und überwunden. Paulus musste das auch lernen, als der Herr zu ihm gesagt hat, lass dich an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen ist meine Kraft mächtig. Freunde, als ich das erkannt habe, da habe ich zu Debbie gesagt, ich habe den Herrn gebeten, mich doch zum schwächsten Menschen auf der ganzen Welt werden zu lassen, damit ich in ihm stark sein kann. Und Freunde, wenn wir das verstehen, solange wir denken, wir haben Kraft, wir haben Macht, wir schaffen es, den Teufel zu besiegen, wir können im geistlichen Kampf gehen, wir werden binden, wir, werden wir immer in einem schwierigen Kampf uns befinden. Der Kampf ist etwas ganz anderes. Alle meine Kraft, alle meine Stärke, die kommt nur von ihm. Nur im Herrn ist meine Kraft. Nur im Herrn ist meine Stärke. Und wenn wir lernen, im Glauben anzunehmen. Ich hatte so ein Erlebnis, das war 1984, denke ich. 1984, ja. Das war Ende 1984. Da hatte ich so ein Erlebnis. Ich war in einem Fasten. Ich empfand, dass der Herr zu mir sagte, ich soll 30 Tage lang nur Wasser fasten. Ich war damals noch sehr jung. Ich war bereits sehr schlank, als ich mit dem Fasten begann. Und ich wollte einfach das tun, was der Herr mir aufgetragen hat. Und ich kann mich erinnern, ich kam zum 21. Tag nur Wasser und ich war so schwach, so kaputt körperlich, ausgebrannt. Und ich war in einem Zimmer und ich verbrachte den ganzen Tag einfach nur mit dem Herrn im Gebet und im Studium und Meditieren des Wortes Gottes. Und dieser tiefe, tiefe Schmerz, körperliche Schmerz, hat mich ergriffen und diese Schwachheit hat mich ergriffen und ich lag am Boden. Ich konnte nicht mehr auf meinen Füßen stehen. Ich lag am Boden und ich krümmte mich am Boden vor Schmerzen. Und ich schrie und ich flehte Gott an, mir doch durchzuhelfen, mir doch Kraft zu geben. Und der Herr sagte zu mir, Reinhard, was tust du am Boden? Der Herr sagte, Reinhard, was tust du am Boden? Ich war eigentlich ein bisschen sauer auf den Herrn, muss ich sagen. Ich dachte mir, was tust du am Boden? Ich bin nur mehr Haut und Knochen. Ich habe noch 9 Tage weiter zu fasten. Ich tue das, was der Herr mir gebeten hat zu tun. Und jetzt sagt er mir, was tue ich da am Boden? Ich versuche zu überleben. Und der Herr sagte, Reinhard, ich habe dich niemals gebeten, in deiner eigenen Kraft zu fasten. Das habe ich dich nicht gebeten. Das hast du dir selbst ausgemacht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass du stark bist in mir und in der Macht meiner Stärke. Freunde, als der Herr diese Worte zu mir gesagt hat und natürlich sofort Epheser 6, Vers 10 zu mir kam, ich kann mich erinnern, ich bin vom Boden aufgestanden und ich habe gesagt, ich bin stark in dem Herrn, in der Macht seiner Stärke. Danke, Herr, dass ich stark bin in dir und in der Macht seiner Stärke. Danke, Herr, dass ich stark bin in dir und in der Macht seiner Stärke. Und als ich dankend im nehmenden Glauben das angenommen hatte, es war, als ob stark Strom durch meinen Körper durchschoss. Richtig, als ob stark Strom durch meinen Körper schoss. Die Schmerzen waren weg, die Energie war da, die Kraft war da und ich beendete das Fasten ganz wunderbar. Also das Erste, was wir sehen müssen im Zusammenhang mit dem geistlichen Kampf, ist, wir reden nicht von unserer Stärke. Wir reden nicht von, wir kämpfen gegen den Feind. Wir reden nicht, wir müssen ihn jetzt besiegen. Sondern wir gehen davon einmal aus, dass es nichts mit unserer Kraft zu tun hat. Sondern wir nehmen im Glauben seine Kraft. Und dann sagt der Apostel Paulus weiter. Zieh dann die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr standhalten könnt gegenüber dem listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Herrschaften und gegen Gewalten und gegen die Weltbeherrscher der Finsternis in der Weltzeit. Und wisst ihr, Freunde, ich habe ja auch tolle Predigten gepredigt über diesen Abschnitt, über Epheser Kapitel Vers 6. Aber ich bin heute der Überzeugung, wir haben einen Fehler gemacht. Nämlich, wir haben diesen Abschnitt nicht durch das vollbrachte Werk des Kreuzes verstanden. Wir haben unsere Konzentration darauf gelegt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern wir kämpfen gegen die Gewalten, gegen die Herrschaften, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Unser Augenmerk war auf den Kampf und auf den, gegen den wir kämpfen, aber nicht auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und da sind wir, denke ich, dem Feind auf die Schliche gegangen. Schauen wir uns mal noch einmal diesen Vers genau an, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt. Also das Erste ist einmal, die Bibel geht klar davon aus, dass es darum geht, standhalten zu können. Nicht darum geht, ob wir gewinnen werden oder nicht. Es geht einmal darum, dass wir stehen, nicht liegen, nicht irgendwo im Kampf uns herumwalzen müssen im Dreck mit einem Feind, der versucht, uns zu bekämpfen. Aber auch hier ist nicht der Schlüssel. Der Schlüssel ist ganz woanders. Damit ihr standhalten könnt gegenüber was? Gegenüber dem Teufel? Nein. Gegenüber den Dämonen? Nein. Gegenüber den Fürstentümern und Gewaltigen? Nein. Was sagt Paulus klipp und klar? Damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Der Teufel hat keine Waffe außer List. Der Teufel hat keine reale Autorität außer List. Das Kreuz hat ihm alles genommen. Er hat eins noch übrig und das ist ein listiger Kunstgriff. Eine andere Übersetzung sagt seine Tricks. Und wisst ihr, und im Griechischen bedeutet das so viel jemand, der lauert, um dich hineinzutricksen. Jemand, der auflauert, nicht jemand, der reale Autorität hat, nicht jemand, der reale Kraft hat, nicht jemand, der die Macht hat, dir etwas zu tun, sondern jemand, der versteckt lauert und listig versucht, dich zu überwinden. Und als ich das verstanden habe, als ich verstanden habe, das Einzige, wogegen der Kampf ist, ist nicht gegen den Teufel, sondern gegen seine listigen Kunstgriffe, hat sich alles geändert. Denn wenn mein Kampf jetzt in Wirklichkeit gegen eine Macht, eine Gewalt, eine Herrschaft, einen Satan ist, der noch irgendwelche Autorität hat, und ich ständig aufpassen muss, dass ich ja die ganze Waffenrüstung anhabe, dass ich ja bereit bin, dass ich ja stark bin, dass ich ja nicht zu einem Augenblick nur vielleicht etwas schwach bin, denn dann hat mich der Teufel schon wieder, dann ist das ein sehr mühsamer Kampf. Wenn ich mal verstehe, es geht nur darum, aufzupassen, dass er nicht mehr mich mit seinen listigen Kunstgriffen trickt. Es geht nur um seine Tricks. Es geht nur mehr, dass er versucht, mir aufzulauern, wo kann er mich wieder hineinlegen. Freunde, ich liebe einen Bibelvers, der ist für mich so ein Aha-Erlebnis geworden. 2. Korinther 11, Vers 3. 2. Korinther 11, Vers 3, da sagt der Apostel Paulus Folgendes, oder der Heilige Geist sagt durch die Feder des Apostel Paulus. Er sagt, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List. Zurück zu Epheser 6. mit listigen Kunstgriffen. Und Paulus sagt, ich fürchte aber, dass die Schlange, so wie sie es bei Eva tat, mit ihrer List auch eure Gesinnung, das, was wir denken, das wir verstanden haben, verdorben und abgewandt wird. Abgewandt wird wovon? Von der Einfaltheit gegenüber Christus. Freunde, Christus und das vollbrachte Werk des Kreuzes ist simpel, aber dennoch so tief. Und jedes Mal, wenn der Feind es versucht, uns anzugreifen, dann versucht er es, uns von der Einfachheit, von der Einfaltigkeit, von der Simplichkeit, von dem einfachen, klaren Fokus auf Christus hin abzuwenden. Wenn unser Herz wegkommt vom vollbrachten Werk des Kreuzes, dann hat der Feind das geschafft, was er will. Es gibt keine Macht in dieser Welt, die mehr Autorität hat als du, weißt du das? Christus hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, darum geht ihr. Wir gehen in der höchsten Autorität, die es gibt im Universum. Aber was haben wir getan? Wir haben es dem Feind erlaubt, uns hineinzulegen mit seinen Kunstgriffen und uns abzuwenden von der Einfaltigkeit, von dem Fokus auf Christus und sein vollbrachtes Werk hin. Und da wir das so oft und auch immer wieder getan haben, und auch ich, mussten wir jetzt in diesem Kampf uns behaupten. Wir mussten noch mehr kämpfen, wir mussten noch einen Busenmarsch tun, wir mussten noch etwas tun, noch einen Kampf. Und dann haben wir es endlich geschafft, ihn zu überwinden. Und dann wird die Erweckung kommen. Freunde, der Schlüssel zur Errettung unserer Länder liegt nicht in einem geistlichen Kampf, so wie ihn gelehrt wurden. Der Schlüssel zur Erreichung unserer Länder liegt nicht in noch einem Spiritual Mapping. Der Schlüssel zum Erreichen und zur Errettung unserer Länder liegt in dem, dass die Gemeinde erkennt, wer die Gemeinde wahrhaftig ist, abschüttelt diese Lügen und diese Trick des Feindes, die uns immer wieder von der Einfältigkeit, ein Fokus, Christus und sein vollbrachtes Werk des Kreuzes. Und wenn die Gemeinde das ergreift, dann gehen wir mit Kraft und Autorität auf die Straßen. Dann leben wir in dieser Herrlichkeit. Ich habe es gesagt in der letzten Lehre, die ich getan habe. Wir entkleiden uns unserer eigenen Kraft. Und er kleidet uns mit Macht, mit Herrlichkeit und mit Autorität. Wie mein lieber Freund Wolfert so schön schreibt. Aber er schreibt weiter, und das fällt uns engagierten Christen so schwer. Es fällt uns engagierten Christen leichter, noch einen Bußmarsch zu tun, noch ein Event zu organisieren, noch etwas zu machen, noch etwas zu kämpfen, noch etwas zu tun. Das fällt uns viel leichter, als uns zu entkleiden und sagen, ich werde meinen ganzen Fokus auf die Einfältigkeit Christus legen. Christus und das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und da entkleide ich mich. Und der Heilige Geist sagt, okay, jetzt geht's los. Das ist der Schlüssel. Nämlich die Ehre und die Herrlichkeit, die kommt niemandem mehr zugute als nur Jesus Christus. Und der Heilige Geist wird nicht wirken, wenn irgendein Mensch noch einen Funken Ehre sich davon nimmt. Und durch unsere Kämpfe, durch unsere Gebetskämpfe, wie doll haben wir uns oft doch diese Medaillen da aufgesteckt. Wieder einen Kampf gewonnen, noch einen Kampf gewonnen. Hier eine Medaille. Oh, ich tapferer Krieger des Herrn. Meine Freunde, der Krieger heißt Jesus, der hat uns den Sieg gewidmet. Oh, mögen wir als Christen doch ergreifen, was uns gehört durch das Kreuz, auch im Betreff, auch was unsere eigenen Länder betrifft. Durch die Gemeinde wird der Herr seine mannigfaltige Weisheit kundtun an unseren Nationen. Die Herrlichkeit des Herrn, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, die wird sichtbar werden, so wie die Wasser die Meere bedecken. Aber es wird nicht sichtbar werden durch noch einen Kampf, den wir gewinnen müssen. Das ist meine tiefe Überzeugung. Sie wird nicht sichtbar werden, diese Erkenntnis, durch noch ein Spiritual Mapping, durch noch einen Kampf und Nachtdurchdringen und. Die wird sichtbar werden, indem wir wissen, wer wir sind und uns ihm ausliefern und uns ihm hingeben. Und wir wissen, dass was immer geistlicher Kampf betrifft, er ist besiegt und wir dürfen in diesem Sieg leben. Gehen wir zurück zu Epheser Kapitel 6. Also wir stehen gegen diese listigen Kunstgriffe des Teufels. Wir stehen nicht gegen einen Teufel, der Autorität hat und wir müssen so lange kämpfen und Acht haben, dass er uns ja nicht bekommen kann. Sondern wir stehen gegen seine Tricks. Ja, aber Reinhard, was ist denn die Waffenrüstung Gottes? Gute Frage. Jeder Teil der Waffenrüstung Gottes ist nichts anderes als ein Hinweis auf das vollbrachte Werk des Kreuzes. Der Apostel Paulus sagt ja weiter. Er sagt, deshalb ergreife die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr im bösen Tag widerstehen könnt. Nicht damit ihr in einem Kampf seid, den ihr hoffentlich überlebt, sondern damit ihr widerstehen könnt. Die Bibel geht von davon aus, dass wir widerstehen, nicht, dass wir vielleicht den Kampf gewinnen. Und nachdem ihr alles ausgerichtet habt, euch behaupten könnt, also die Bibel geht davon aus, dass wir richten den Sieg, der gehört bereits uns. Und wenn wir ihn ausgerichtet haben, dann stehen wir fest in seiner Kraft. Steht nun fest. Die Lenden umgürtet mit der Wahrheit. Das ist der erste Bereich der geistlichen Waffenrüstung. Ich werde jetzt nicht detailliert auf die Waffenrüstung eingehen, denn da läuft mir die Zeit davon. Was ist die Wahrheit? Gegürtet mit der Wahrheit. Johannes 16. In der letzten Predigt habe ich es erwähnt. Wenn er aber, der Geist der Wahrheit, kommt, er wird euch in alle Wahrheit führen, in die ganze Wahrheit. Was ist die ganze Wahrheit? Das vollbrachte Werk des Kreuzes. Alles, was nicht das vollbrachte Werk des Kreuzes ist, ist ein Teil der Wahrheit. Die ganze Wahrheit des Kreuzes ist der neue Bund. Es ist vollbracht. Nachdem Jesus gesagt hat, es ist vollbracht, da gab es keine Wahrheit mehr hinzuzufügen. Der Bund ist komplett, ist völlig. Also der Apostel Paulus sagt, wir nehmen den Gurt der Wahrheit. Wir nehmen den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Was ist der Brustpanzer der Gerechtigkeit? Das vollbrachte Werk des Kreuzes. Wenn er lügt und betrügt und anklagt, dass ich doch so ein Versager bin und ein Sünder bin, sage ich, ich bin kein Sünder aus Gnaden errettet. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. 2. Korinther 5, Vers 21. Er aber machte aber den, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde für uns, damit wir die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus werden könnten. Das heißt, ich bin gerecht, das vollbrachte Werk des Kreuzes. Und wenn du durchgehst, das Evangelium des Friedens, meine Schuhe, das Evangelium ist das vollbrachte Werk des Kreuzes. Das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist, es ist vollbracht. Und wenn du die Waffenrüstung dir anschaust, dann ist alles nichts anderes als ein Feststehen im Sieg des vollbrachten Werken des Kreuzes. Aber ich möchte mich nur auf einen Teil dieser Waffenrüstung konzentrieren, das ich ja auch schon erwähnt habe. Schau mal, in Vers 16 sagt der Apostel Paulus, er spricht von unserem geistlichen Kampf. Denk daran, es geht nicht um einen Kampf gegen einen Teufel, der stark und mächtig und gewaltig ist, den wir jetzt niederringen müssen, um ähnliche Erweckung für unsere Stadt zu kriegen müssen. Darum geht es nicht mehr. Es geht darum, dass wir als Christen in dem Sieg des vollbrachten Werkes des Kreuzes stehen und uns nicht mehr mit den Tricks hineinlocken lassen, raus aus der Einfältigkeit von Christus. Aber Paulus nimmt ein Teil der Waffenrüstung besonders hervor. Habt ihr das gesehen? Einen Teil, ein einziges Stück, eine einzige Waffe, die nimmt er mehr hervor als alle anderen Waffen. Und ich habe mir das extra nachgeschaut im griechischen Urtext. Ich habe hier einen Freund, der Bibelübersetzer ist, der 22 Sprachen spricht und der Bibel übersetzt, ein sehr, sehr enger und lieber Freund von mir, mit dem ich ständig kommuniziere. Und inzwischen habe ich noch einen zweiten Freund hier in Brasilien, der auch dabei ist, die das Neue Testament vom griechischen Urtext zu übersetzen ins Portugiesische und der auch inzwischen griechisch Spezialist und Experte ist. Und ich kommuniziere fast täglich. Also ich sage immer, hilf mir da, verstehe ich das richtig, verstehe ich das doch richtig. Und im Urtext ist es auch wirklich so. Schau mal, mein lieber Freund. Paulus sagt, vor allem aber. Im Urtext bedeutet das, wichtiger als alles andere oder über alles andere. Vor allem aber. Die ganze Waffenrüstung ist wichtig, aber ein Teil der Waffenrüstung ist wichtiger als jeder andere Teil. Und Freunde, genau diesen Teil der Waffenrüstung haben wir so oft liegen lassen. So oft. Ich habe vor vielen Jahren 21 Tage lang gefastet, ganz speziell, weil ich wollte wirklich sehen, was ist mein Involvement in Polen, ein Land, das ich so sehr liebe und so ins Herz geschlossen habe. Und wollte wirklich Klarheit haben, was mache ich da, wie geht es weiter, was sind da meine Pläne, wie werde ich da tun, habe ich dafür noch Energie, Zeit und Finanzen, soll ich die da noch hineinpulvern? Und in diesen 21 Tagen Fasten, das war ich glaube ganz am Ende des Fastens, gab wir haben einen ganz starken prophetischen Traum. Und ich sah das Volk Gottes in Polen stehen. Sie hatten ihr Schild des Glaubens runterhängen lassen, einfach zu Boden hängen lassen. Schwert hing auch runter, aber das Schild, das ließen sie zu Boden hängen. Und sie waren total entmutigt. Entmutigt. Und der Herr sagte zu mir im Traum, Reinhard, sag ihnen, sag ihnen, nehmt doch das Schild wieder in die Hand, ergreift euer Schwert und nehmt das Land ein, das ich euch bereits gegeben habe. Und der Apostel Paulus sagt, oder der Heilige Geist sagt durch den Apostel Paulus, vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens. Das heißt, wichtiger als alles andere in unserem geistigen Kampf ist was? Das Schild des Glaubens. Was tut das Schild des Glaubens? Der auslöschen wird alle feurigen Pfeile des Teufels, des Bösen. Mir gefällt das so gut, nämlich nicht nur die Pfeile, die prallen ab. Wenn ich hier mein Schild des Glaubens nehme, hier ist das Schild und der Pfeil, der prallt ab und fällt zu Boden und brennt am Boden weiter. Nein, die Bibel sagt, dass das Schild des Glaubens, also mein Glaube, der die Welt überwunden hat, der Sieg ist, mein Glaube ist dasjenige, dass jede Attacke des Teufels nicht nur stoppen wird, sondern das Feuer geht aus. Freunde, seht ihr, wie eigentlich simpel der geistliche Kampf ist? Egal, was der Teufel auf mich schmeißt, egal, wie viele Pfeile er schießt, vor allem aber, das Wichtigste ist, dass ich im vollbrachten Werk des Kreuzes feststehe und er kann schießen, was er will, der prallt alles ab und jedes Feuer löscht sich sofort aus. Jedes Feuer. Und wenn wir erkennen, dass es ein geistlicher Kampf ist, der eigentlich, wie ich am Anfang gesagt habe, ein unfairer Kampf ist, ein besiegter Feind gegen einen völlig bewaffneten anderen gegenüber, der wir sind, ist es eigentlich ein sehr unfairer Kampf ihm gegenüber. Schau mal, 1. Petrus 5, Vers 8 sagt uns Folgendes. Hier schreibt der Apostel Petrus, seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe. Und er sucht, wen er verschlingen kann. Oh ja, Reinhard, der Teufel versucht uns zu verschlingen. Siehst du, das sagt uns die Bibel, ja, wir müssen nüchtern sein, wir müssen wachen, wir müssen aufpassen, denn sonst wird die Attacke des Teufels, wenn ich einmal kurz nicht aufpasse, dann hat er mich schon. Aufpassen musst du, dass er dich in seiner List nicht von der Einfältigkeit Christus, des vollbrachten Werkes Kreuzes, wegbringt. Ja, da musst du aufpassen. Ja, da musst du nüchtern sein, da musst du wachen. Du brauchst nicht nüchtern sein und wachen, weil der Teufel ein brüllender Löwe ist, der dich beißen und fressen und verschlingen kann. Nein. Erstens, ich habe mir das auch im griechischen Urtext angeschaut, die Bibel sagt, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Die Bibel sagt niemals, dass er ein Löwe ist, der Autorität hat. Wisst ihr, wer der wirkliche Löwe ist? Mein Jesus. Der Löwe vom Stamme Juda. Das ist der wirkliche Löwe. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ich war vor einigen Jahren in Südafrika. Ein ganz, ganz lieber, herzlicher Freund hat uns Urlaub gespendet mit unserer Familie. Und wir wollten alle eine Safari machen. Und wir machten eine Safari. Safari im Natürlichen, also nicht irgendwo in einem einfach einem so eingezäunten Park, sondern wirklich in einem großen nationalen Park. Und was ich eigentlich lieber sehen wollte als alle anderen Tiere, waren die Löwen. Und die sahen wir auch. Wir sahen dann Löwen auch im Freien, im Wilden. Und wisst ihr, mich faszinieren Raubkatzen. Raubkatzen, der schwarze Panther ist mein absolut Lieblingstier. Und wenn du dich ein bisschen hineinfasst in der Materie, dann wirst du sehen, dass der Löwe beim Jagen nicht brüllt. Der Löwe schleicht sich an. Der schleicht sich an, um sein Opfer zu überlisten, zu überwältigen und zu überraschen. Aber warum sagt die Bibel, der Löwe geht umher, wie ein, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und er versucht, wenn er verschlingen kann? Wisst ihr, wann der Löwe brüllt? Der Löwe brüllt dann, wenn er merkt, er erwischt die Gazelle nicht mit seiner List. Und durch sein Brüllen versucht er, sein Opfer zu beeinflussen und zu beeinschüchtigen. Er versuchte so einzuschüchtern, dass Opfer wie gelähmt dasteht. Freunde, und das sehe ich immer wieder in der Theologie und in Köpfen und in Herzen von vielen lieben Geschwistern. Der Teufel. Das war der Teufel. Verzeiht mir, wenn euch diese Aussage jetzt stört. Aber nach meinem Verständnis, der größte Teil für die Dinge, die wir dem Teufel in die Schuld schieben, hat mit dem Teufel gar nichts zu tun. Wir haben dumme Entscheidungen getroffen. Wir haben Dinge gemacht, die wir nicht hätten tun sollen. Und wir tragen die Konsequenzen. Und die Konsequenzen drauf, die schieben wir den Teufel in die Schuhe. Gott oder der Teufel, die zwei müssen immer herhalten. Anstatt zu sehen, das war eigentlich eine sehr dumme Entscheidung. Wenn ich das nicht so getan hätte, dann wäre es nicht so dumm hergegangen. Und wisst ihr, das Wichtige, das wir verstehen müssen, der Teufel erbrüllt, um uns einzuschüchtern. Aber schau, die Bibel sagt dir, gesagt, spricht ihr weiter im 1. Petrus 5, Vers 8. Dem widersteht fest im Glauben. Hier ist wiederum das Schild des Glaubens. Egal wie viel Leiden kommt, egal was los ist, egal was drunter und drüber geht, egal was alles um mich herum tobt, wenn ich ihm widerstehe, im festen Glauben, der Sieg gehört bereits mir. Das ist bereits mir zugeschrieben worden. Und wenn wir verstehen, dass das vollbrachte Werk des Kreuzes auch tatsächlich vollbracht ist, dann antwortet sich auch die Frage für uns. Ja, was ist das? Ist der Coronavirus jetzt von Gott eine Strafe oder ist er vom Teufel eine Attacke? Psalm 115, Vers 16 sagt Folgendes. Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern übergeben. Gott hat uns die Erde übergeben. Wir haben sie kaputt gemacht. Wir haben viel Chaos gemacht. Jetzt nicht du und ich, aber die Menschheit. Wir Menschheiten, wir haben von der Erde, die Gott uns gegeben hat, Chaos gemacht. Wir haben Dinge zugelassen, die wir nie hätten zulassen dürfen. Der Mensch hat aus Habgier und Bosheit so viel zerstört. Aber Reinhard, steht doch der Teufel nicht dahinter? Macht doch der Teufel nicht alles kaputt? Ist er doch nicht der Gott dieser Welt? Schauen wir uns doch diese Aussage an. Epheser Kapitel 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart in Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, also Vergangenheit, wir haben in diesen Übertretungen und Sünden gelebt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also, wer ist derjenige, der die Autorität hat? Ja, der Teufel. Der Teufel, er ist doch dieser Geist, der in der Luft lebt. Er ist doch dieser Fürst, der in der Luft lebt. Moment. Nach dem Lauf dieser Welt habt ihr gelebt. Das heißt, die Menschen entscheiden sich, dem zu tun, was der Teufel will, dass er tut. Nicht der Teufel zwingt irgendjemand dazu. Die Bibel sagt ganz klipp und klar, ihr wart tot, weil ihr habt gemäß dem Fürst gelebt. Ihr habt euch entschieden, gemäß dem, was der Teufel will, dass er tut, auch zu handeln und das zu tun, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben, indem wir der Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und damit waren wir von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Wenn du schaust, wie der Teufel wirken kann, ist es nur so, indem wir ihm erlauben zu wirken. Klipp und klar, meine lieben Freunde. Wir haben gelebt nach dem, was er will, dass wir tun. Nicht, weil er irgendwelche Autorität hat, Zerstörung zu bringen. Nicht, weil er irgendwelche Autorität hat, irgendetwas zu wirken. Nicht, weil er irgendwelche Autorität hat, unsere Länder zu zerstören. Sondern er beeinflusst die Gedanken, klipp und klar sagt es, durch unsere Gedanken. Er beeinflusst die Gedanken mit seinen Lügen, mit seinen falschen Gedankenmustern. Und wenn wir dann den Willen des Fleisches und der Gedanken tun, die von ihm beeinflusst werden, dann sind wirjenigen, die Verantwortung haben. Denn wir bräuchten das nicht. Wir könnten jederzeit aufstehen und sagen, so nicht. Es gibt keinen Mensch, den der Teufel zwingen kann, etwas zu tun. Wisst ihr, wir müssen erkennen und verstehen, wir haben Autorität. Mensch hat Autorität. Diese Gedankenmuster, wo wir alle dem Teufel ausgeliefert sein, was kann er noch alles tun, was kann er noch alles tun? Ich kann mich erinnern, vor etwa 30 Jahren, als wir unsere erste Gemeinde in Österreich gegründet haben, da kam mitten auf dem Hauptplatz in unserer Stadt, wo wir die Gemeinde gegründet haben, die baute einen Kran auf, es gab einen Tag Volksfest und da gab es die Möglichkeit Bungee Jumping. Das war ganz am Anfang, vor etwas mehr als 30 Jahren. Und ich dachte mir, ah, das ist doch toll, ich kann Bungee Jumping gehen, das war recht günstig. Und ich ließ mir ein T-Shirt malen, da stand Jesus riesengroß drauf und ich dachte mir, das mache ich doch direkt vor dem Fenster, wo wir unsere Gemeinderäumlichkeiten gemietet hatten. Und dann kam jemand und diese Person hatte so Angst, sagte, Reinhard, tu doch das nicht. Der Teufel hat eh schon so Zorn auf dich und so böse auf dich und der wird dann das verwenden, um dich umzubringen. Wisst ihr, und ich habe gesagt, diese Autorität hat er nicht. Diese Macht hat er nicht. Vor einigen Jahren war ich in Brüssel und wir kamen dorthin, wir hatten das Auto eines Freundes ausgeborgt. Wir erlebten herrliche 3 Tage Konferenz, Zeichen, Wunder, Gewaltiges. Und das Auto wurde am ersten Abend die Scheiben eingeschlagen und alles geraubt. Jeder Koffer, die Autodokumente, die Kreditkarte meiner Frau, Portemonnaie meiner Frau. Wir hatten nur mehr die Kleider am Körper. Und ich kann mich erinnern, die Freundin von mir, die Jugendpastorin, die diese Jugendkonferenz organisiert hat, Ihre erste Aussage war: Reinhard, aber das muss eine gewaltige Konferenz werden, wenn der Teufel so viel Widerstand leistet. Und ich habe gesagt, der Teufel hat es nicht gemacht. Aber doch sicher, Reinhard, der Teufel. Ich wollte keine Argumentation eingehen. Ich habe gesagt, okay, ich habe das einfach stehen lassen. Aber später dann kam sie zu mir und sagte, aber Reinhard, wenn das nicht der Teufel gemacht hat, wer war das dann? Ich habe gesagt, in der Welt gibt es böse Menschen, die machen böse Dinge. So einfach ist es. Ein Mensch hat sich entschieden, etwas zu tun, nämlich das Auto, die Autoscheibe zu schlagen und uns alles zu rauben. Dieser Mensch hätte sagen können, nein, das tue ich nicht. Kein Dämon, kein Teufel, kein Herrscher dieser finsteren Welt kann irgendeinen anderen zwingen, uns irgendetwas Böses anzutun. Die entscheiden sich, dass sie dem gehorchen, der sie beeinflusst. Und Freunde, wenn wir verstehen, dass die Länder uns gegeben wurden, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg, ich komme nicht weg von 2. Korinther Kapitel 5, den ich auch Gelehrte befürbitte, wo Paulus sagt, in Christus hat Gott uns mit sich versöhnt und nicht nur mit uns, auch die Welt. Deutschland, Österreich, Liechtenstein, die Schweiz, die sind bereits mit Gott versöhnt durch Christus, von Gott aus, von Gottes Sicht aus. Gott braucht nichts mehr zu tun. Wir brauchen keinen geistigen Kampf mehr führen. Wir brauchen niemanden binden. Wir brauchen niemanden keine Buße tun für irgendwelche Sünden. Das brauchen wir nicht mehr. Wisst ihr warum? Das ist die Mentalität, Freunde, die wir rausbekommen müssen aus unseren Köpfen. Ich bin der Überzeugung und ich hoffe so sehr, dass sich niemand attackiert fühlt mit dem, was ich hier lehre. Denn das ist das Allerletzte, was ich will. Allerletzte. Ihr könnt gerne anderer Meinung sein, bitte. Aber was ich so mich sehne danach, dass wir aufwachen und verstehen, der Feind hat uns so mit seiner List auf die Schliche geführt, dass wir gedacht haben, wir müssen noch etwas tun, um ähnlich Gott mit Deutschland zu versöhnen, ähnlich unsere Städte mit Gott zu versöhnen, ähnlich die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu werden lassen. Wisst ihr, was geschehen muss, um die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden zu lassen? Die Gemeinde muss aufstehen in ihrer Herrlichkeit, in ihrer Pracht und in ihrer Kraft. Und das geschieht nur, wir entkleiden uns unserer eigenen Kraft. Und er kleidet uns mit Kraft, mit Herrlichkeit und mit Vollmacht. Danke, Magis. Danke, Wolfert. Danke, mein Freund. Wenn wir die Gemeinde zu einem Punkt kommen können, dann wird die Herrlichkeit Gottes in unseren Ländern sichtbar werden. Da brauchst du keinen Kampf, da brauchst du dich nicht abmühen, da brauchst du dich nicht kaputt machen, da brauchst du dich nicht zu Tode ringen, da brauchst du dich nicht zu Tode fasten. Ich faste sehr gern, aber mein Fasten ist kein irgendetwas zu erlangen von Gott. Ich habe alles erlangt durch das Kreuz. Mein Fasten ist meine Liebe und Hingabe an meinen geliebten Herrn auszudrücken, der alles am Kreuz für mich gegeben hat. Gott hat uns mit sich versöhnt durch Christus. Aber nicht nur uns, auch die Welt. Darum sind wir Botschafter in Christi Stadt. Und wir rufen euch zu, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir haben die längste Zeit Gott zugerufen, doch unsere Länder mit sich zu versöhnen, was Gott bereits getan hat. Wir haben alle versucht, einen Schlüssel zu finden, um Gott zu überzeugen, seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen in unserem Land. Vor ein paar Jahren, da hat der Herr zu mir Wort gegeben, hat gesagt, Reinhard, alle warten und es ist traurig. Ich habe gesagt, Herr, was meinst du, alle warten? Mein Volk wartet, dass ich etwas tue, dass ich Erweckung bringe. Ich warte aber, dass mein Volk aufsteht in der Kraft und Herrlichkeit, die ich ihnen gegeben habe, verstehen, was am Kreuz geschehen ist. Und während alle warten, ich und mein Volk wartet auch die Welt. Römer Kapitel 6. Die ganze Schöpfung sehnt sich danach, nach dem Offenbartwerden der Söhne Gottes. Freunde, unsere Länder warten nicht darauf, dass Gott Erweckung schickt vom Himmel. Unsere Länder warten darauf, dass wir als Gemeinde aufstehen und Licht werden. Jesaja Kapitel 60, Finsternis ist in der Welt, große Finsternis ist in der ganzen Welt, aber du steh auf und werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Heiden werden kommen zu deinem Licht, deine Söhne werden von weit her kommen zu deinem Licht. Wenn du weiter willst, deinen geistlichen Kampf tun und versuchen, da eine Lösung zu bringen, um ähnlich Gott zu überzeugen, dass jetzt der Erweckung kommt, es ist deine Entscheidung. Aber ich denke, was wir damit tun, wir machen noch mehrere Leute müde, kaputt, ausgelaugt und ausgebrannt. Mein Herz sehnt sich danach, dass das Volk Gottes in die Ruhe einzugeht, das vollbrachten Werk des Kreuzes. Und dieses vollbrachte Werk des Kreuzes, diesen neuen Bund, proklamiert, wo überall wir hinkommen, an den Straßenecken, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Freunden. Täglich bekomme ich Messages, die zu mir sagen, Reinhard, wie kann ich den Gott kennenlernen, von dem du redest? Es gibt kaum einen Tag, wo ich persönlich nicht Menschen zu Jesus führe. Wisst ihr warum? Weil Gott sie bereits mit sich versöhnt hat. Jetzt wartet er nur mehr darauf, dass wir diese Botschaft der Versöhnung raustragen und diese Menschen mit ihm versöhnen. Es gibt einen geistlichen Kampf. Die Tricks des Feindes. Der Trick ist, dich wegzubringen von der Einfältigkeit Christus. Einfältig, ein vollbrachtes Werk. Es ist vollbracht. Der Feind ist besiegt. Unter unseren Füßen. Gewalt und Fürstentümer sind besiegt. Und wir dürfen nicht länger auf diese Tricks hereinfallen. Wir können aufstehen und sagen, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Und jetzt sagen sie, Welt, lass dich doch auch versöhnen mit ihm. Und dann wird diese Herrlichkeit sichtbar werden. Heiliger Geist, du bist so herrlich. Wie haben wir uns abgemüht, abgestrampelt, abgekämpft, abgerackert, abgefastet, abgebetet, abgebußmarscht. Und deine Herrlichkeit wurde noch nicht sichtbar in unseren Ländern. Herr, davon möchten wir uns, davon möchte ich mich abwenden, klar abwenden. Hin zur Einfältigkeit Christus. Herr, wir danken dir, dass der größte Gebetskämpfer, den es gibt, Jesus Christus heißt. Der hat in Gethsemane durchgerungen. Herr, wir danken dir, dass Jesus Christus jetzt zur Rechten Gottes sitzt und Fürbitte tut für uns. Herr, wir danken dir, dass Jesus Christus der Mittler ist, der die Welt mit Gott bereits vermittelt hat. Und wir sind jetzt die Botschafter, die diesen Sieg verkündigen und rausbringen dürfen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass dein Volk im deutschsprachigen Raum aufweckt. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du den Geist der Weisheit und Offenbarung zur Erkenntnis deiner selbst in einem Maße fließen lässt, damit dein Volk erkennt, was wir verloren haben und was wir uns haben rauben lassen. Vater, wir brauchen diese Offenbarung dringend als irgendetwas anderes in unseren Ländern. Vater, wir vertrauen dich, wir vertrauen auf dich, dass das etwas ist, was dein Herz berührt. Jesus, du sagtest selbst im hohen priesterlichen Gebet, ich bete nicht für die von der Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Und Herr, so bete ich auch für die Gemeinde in Österreich, Deutschland, Schweiz und Liechtenstein. Ich bete für die Gemeinde, dass die Gemeinde ergreifen kann, was du ihr gegeben hast. Dass die Gemeinde Augen hat, die offen sind. Dass die Gemeinde sehen kann, was wir bereits haben durch das Werk des Kreuzes. Vater, ich bitte dich für ein Erkennen, für ein Sehen, für geöffnete Augen deines Volkes im deutschsprachigen Bereich, damit wir das, was uns bereits geschenkt wurde als Erbe, es einnehmen können und Europa sehen kann, es gibt noch eine Hoffnung und es gibt noch eine Ernte. Vater, mutig und freudig und kühn deklarieren wir die prophetischen Worte, die bereits von dir gesprochen wurden über unsere Länder, hinaus in die himmlische Welt. Wir werden nicht versuchen, dich davon zu überzeugen, das zu tun, was du gesagt hast, dass du tun wirst. Davon brauchen wir dich nicht überzeugen, denn sonst hättest du es nie gesagt. Mutig vereinen wir unsere Herzen mit dem, was du gesprochen hast. Europa wird eine Ernte der Seelen erleben. Vater, und wir geben uns dir hin. Wir sagen, hier sind wir, verwende uns. Wie immer du das tun willst, hier sind wir. Wir übergeben uns dir ganz. Danke, mein lieber Herr. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Heiliger Geist. Amen. Freunde, danke für die Geduld. 1 Stunde, 4 Minuten. Danke fürs Zuhören. Mein Herz Mein Herz ist gebrochen für unsere Länder. Ich sage es immer wieder. Ich lebe aus Brasilien, weil Gott mich hierher geschickt hat. Es war ein simpler Gehorsamsschritt an dem, was Gott gesagt hat, zu tun. Obwohl ich hier bin, ein großer Teil meines Herzens ist in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, in Liechtenstein, in deutschsprachigen Ländern, ein großer Teil meines Herzens ist dort. Um zu sehen, das, was Gott gesagt hat, dass wir sehen werden. Um ihm die Ehre zu geben. Viele Kinder wird die verlorene, verlassene Frau haben, sagten sie Jesaja 54. Und es ist im Kontext vom verbrachten Werk des Kreuzes. Der Herr wird seinen Lohn empfangen, eine große Ernte. Wir sehen uns irgendwann wieder im deutschsprachigen Bereich, ich weiß nicht wann, aber wir sehen uns. Tschüss.